So manche Krise durchzustehen, dann glaub an dich und deine Fähigkeit. Geh deinen Weg, schau nicht zurück, denk nicht an morgen, finde dein Glück in der Nähe. Schöpfe dir jeden Tag die Hand. Du bist ein Mensch, den es hier nie wieder gibt. Du bist einmalig auf dieser Welt. Drum bleib so, wie du bist und tu, was dein Gewissen liebt. Weil sonst in dieser Schöpfung etwas fehlt. Geh deinen Weg, schau nicht zurück, denk nicht an morgen, finde dein Glück in der Nähe, in der Ferne, selbst auf unbekanntem Land reicht der Schöpfer dir jeden Tag die Hand. Wo du nicht mehr weiter weißt und du denkst, du hast dich hoffnungslos verirrt. Doch dann siehst du ganz in deiner Nähe.